Das ist großartig, Peyton. Wenn du die Wahrheit hören willst, dann musst du sie auch ertragen. Okay. Du hast mich damals aufgegeben. Und deshalb hast du nicht Ja gesagt. Du hast nicht geglaubt, dass ich es wirklich schaffe. Du hast nicht geglaubt, dass ich es wirklich schaffe. Thank you. Haunted memories. Memories. Memories.